Für mich ist die Donau so blau wie grün die Lobau, so rot wie dein Mund und so lieb wie dein Pschau. Das ist doch ein Grund, dass die Donau so blau. Für mich hat die Donau Noblesse. Man könnt glauben, sie ist eine Comtesse oder sonst eine herrliche Frau. Ich bin eben romantisch, seh nicht grau in grau, denn für mich ist und bleibt, das weiß ich genau, die Donau. Die Donau so blau. Wann's mich nicht verstehen, lass es mich in Ruhe. Wann's mich nicht verstehen, ja, dann hören's heut nicht zu. Ich bin in Wien verliebt, da können sicher sein. Die Donau kriegt von mir einen Glorienschein. Für mich ist die Donau so blau wie grün die Lobau, so rot wie dein Mund und so lieb wie dein Schau. Das ist doch ein Grund, dass die Donau so blau. Für mich hat die Donau Noblesse. Man könnte glauben, sie ist eine Comtesse oder sonst eine herrliche Frau. Ich bin eben romantisch, seh nicht grau in grau, denn für mich ist und bleibt, das weiß ich genau, die Donau. Die Donau so blau.